Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Zirbelberg zu erreichen. Gamerscore Folge 10, heute mit ganz besonders tollen Sachen und da ist für jeden was dabei, denke ich. Oh, das denke ich aber auch. Über Krimi bis hin zu Survival Horror, einfach drauf losmetzeln, ein bisschen Sport und auch Autos. Autos. Hatten wir letztes Mal schon mit Forza Horizon 2. Aber trotzdem nicht so ein breites Mischmasch an verschiedenen Genres. Richtig. Dann haben wir außerdem noch das Gewinnspiel zu Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition für die PS4. Da haben wir ein Exemplar von Blizzard bekommen. Und da wollen wir doch heute mal auslosen, wer denn das gute Stück bekommt. Aber erst am Ende. Erst am Ende. Na gut, du willst spannend machen. Gut, dann machen wir es erst am Ende. Wenn du dran denkst, Kollege Julian. Oh, ich denke mal nicht vergessen. Ja, das kenne ich schon. Ich habe ein Gedächtnis wie ein demenzkranker Elefant. Ja, der kommt hin. Aktuell auf dem Programm bei dir, was steht denn da so? Was zockst du aktuell? Aktuell zocke ich in meinem Kopf schon The Evil Within, was ich aber leider noch gar nicht habe. Darauf freue ich mich aber ganz doll. Aber tatsächlich hier live, physisch und in Farbe, Alien Isolation. Okay, darüber sprechen wir heute auch noch. The Evil Within habe ich bisher nur 3 Kapitel gespielt. Deswegen, du hast es noch nicht gespielt und wir besprechen das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Genau. Bayonetta 2 steht bei mir auch auf dem Programm, weil das einfach ein super geiles Spiel ist. Ist heute gerade mein Gamesfeld-Test online gegangen. Absolut Pflicht, aber wird auch heute nicht in dieser Folge besprochen. Genauso wenig wie The Vanishing of Ethan Carter, was wirklich eines der hübschesten Spiele ist, die ich je auf meinem PC gesehen habe. Was jetzt nicht besonders beeindruckend ist, weil mein PC noch nagelneu ist, aber die Grafik ist ziemlich beeindruckend und das sieht einfach nur richtig, richtig, richtig krass gut aus. Ist ein Indie-Titel und sollte man sich mal ansehen. Ja, das aber, Gameplay soll ja auch sehr fein sein bei dem Spiel, also nicht nur die Grafik, von daher. Ja, ich habe bisher nur so ein bisschen reingeschaut. Ich muss mich dem nochmal widmen. Aber aktuell gibt es ja auch so viele verdammt geile Titel. Und das ist schon das Stichwort für unsere Kategorie Rund oder Schund. Rund oder Schund. Den Anfang macht heute der wahrscheinlich bekannteste, berühmteste, berüchtigste Detektiv der ganzen Welt. Und die Rede Detective ist leider Conan. Nicht von Batman, genau, oder Detektiv Conan, nein. Sondern von Sherlock Holmes im 18. Jahrhundert von Arthur Conan Doyle als Krimi-Romane verfasst. Hat er schon damals sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel an Bekanntheit dazu gewonnen. Auch heutzutage polarisiert die Figur immer noch wie eh und je. Allen voran in der Serie Sherlock. Von der BBC, ne? Genau, von der BBC. Hierzulande fantastisch. Auch, ja, richtig gut. Hierzulande vom ZDF ausgestrahlt in der Hauptrolle Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Den kennt man eventuell zum Beispiel aus dem Hobbit oder aus der Serie Fargo. Und auch sehr gute Serie. Genau, beide verkörpern eben den Sherlock Holmes und den Dr. John Watson, aber eben in der Neuzeit. Also kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen. Die Serie super spannend gemacht. Richtig schönes Drehbuch, bei dem man auch wirklich die ganze Zeit dranbleibt und schön mitdreht, auch wenn man die Fälle natürlich schon kennt. Aber auch in der Videospielwelt gibt es in guten Sherlock Holmes immer noch. Da gibt es ja auch mittlerweile, weiß ich nicht, 20, 30 Spiele. Gefühlt eine Million. Ja, genau. Das neueste davon ist Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Also Krimis, nein Quatsch, also Verbrechen und Bestrafungen. Ja, und das ist tatsächlich sehr gut geworden, meines Erachtens nach, das Spiel. Ja, im Gegensatz zu der angesprochenen BBC-Serie spielt Sherlock Holmes wieder im viktorianischen London, also nicht in der heutigen Zeit, sondern wie es der gute Herr Doyle geschrieben hat. Und das Ganze ist ein Adventure des ukrainischen Entwicklerstudios Frogware. Gibt's für Last und Next Gen und auch den PC. Und was mir direkt aufgefallen ist, dass es sehr, sehr nah an der Vorlage ist. Also die Leute, die die Fälle von Sherlock schon kennen, die klassischen, kennen den Täter bereits. Das ist dann so ein bisschen wie in Mathe, wenn man die Lösung weiß, weil man beim Nachbarn abgeguckt hat, aber noch nicht den Rechenweg kennt. Und das hat einem in der Klausur nichts genützt, deswegen muss man den Rechenweg trotzdem machen. Und so ähnlich ist es auch in dem Spiel. Es macht schon noch Spaß, auch wenn man schon weiß, wer der Täter ist. Aber es sind auch nicht unbedingt die bekanntesten Sherlock-Fälle drin, von daher ist es auch nicht schlimm. Es kann auch sein, dass man einen Fall davon kennt und bei den anderen von den anderen noch nie etwas gehört hat. Genau, also ich kannte von die ersten beiden Fälle zum Beispiel noch gar nicht, habe auch schon ein paar der Sherlock-Bücher gelesen, weil es auch schon ein bisschen her bei mir ist und fand es in der Tat sehr gut umgesetzt. Wie du gerade schon sagst, es ist wirklich originalgetreu, das merkt man auch, also man orientiert sich wirklich sehr nah an den Büchern, hat das gar nicht so mega krass umgeschrieben oder gar versucht, seinen eigenen Stempel tunlichst aufzudrücken. Stattdessen hat man hier wirklich ein Krimispiel. Ich würde sagen, man kann es sich wie L.A. Noire vorstellen, auch von der Steuerung und der Art her gemacht, aber besser als L.A. Noire umgesetzt. Und es ist, dazu hat es eben so Point-and-Click-Charakter, also am PC kann man beispielsweise auch komplett nur mit der Maus spielen. Wer denn Lust darauf hat, mit dem Controller funktioniert es auch wunderbar. Man steuert eben Sherlock dann durch verschiedene Szenen, wo dann Verbrechen stattgefunden haben oder auch durch Scotland Yard, durch seine eigene Bude. Und halt eben in ganz alter Adventure-Manier kann man hier eben Gegenstände aufnehmen, Gegenstände untersuchen, Gedanken miteinander verknüpfen, Bilder sich angucken und dann muss sich Sherlock erinnern und das fügt man dann auch zusammen. Also es ist tatsächlich, mit der Zeit wird das sogar sehr kompliziert, würde ich behaupten. Ja, absolut. Was ich auch sehr gut gemacht finde, ist, dass die Schlussfolgerung, die du in der Beweisführung machst, also du fügst alle Beweise zusammen und alle Hinweise und du kannst auch wirklich im schlimmsten Falle zum falschen Ergebnis kommen und das führt zu einer Festnahme von einem Unschuldigen. Und das Spiel lässt dann wirklich den Unschuldigen verurteilen. Und somit fühlt man sich auch nicht nur als irgendwie als Puppenspieler, der Sherlock so ein bisschen durch die Geschichte leitet, sondern man wird selbst zum Detektiv und muss wirklich selbst denken und schlussfolgern und rätseln. Das finde ich richtig, richtig gut. Das haben andere Spiele so nicht geschafft, so wie L.A. Noire, was du eben angesprochen hast. Man hört also selber Zeugen. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Wobei ich dazu sagen muss, man kann tatsächlich total hanebüchenen Kram aufstellen und am Ende als echt verkaufen und trotzdem wird dann die falsche Person abgeführt. Ich meine, muss man nicht machen, aber wie gesagt, selbst wenn man so lustige Dinge aufstellt, führt es trotzdem dazu, dass dann die falsche Person abgeführt wird. Ja, aber wenn du alles richtig machst, kommst du, also das Logischste ist dann meistens auch der richtige Weg. Aber dazu musst du erstmal kommen, weil dir werden viele falsche Fährten gelegt. Und ja. Du musst viele Zeugen verhören. Du kannst auch teilweise Zeugen komplett übersehen und sie gar nicht treffen und somit auch die ganz wichtigen Beweise oder Notizen, die dir dann fehlen. Dann zwischendurch gibt es auch einige Rätsel und so Minispiele. Ganz selten auch Quicktime-Events, die so ein paar Action-Sequenzen. Das hört sich jetzt total trashig an, aber finde ich, fügte sich ganz gut ein und hat das Ganze so ein bisschen aufgelockert. Aber begeistert hat mich wirklich halt dieses Schlussfolgerungssystem, die tolle Atmosphäre. Die Kulisse des viktorianischen Londons ist wieder sehr detailliert und total authentisch, stimmungsvolle Schauplätze. Also jeder Fall hat so seinen eigenen Stil. Du denkst nie so, ach nee, schon wieder am Hafen oder so. Das kommt eigentlich nicht vor, weil die Fälle alle an verschiedenen Orten spielen und bis auf natürlich Sherlocks Wohnung und Scotland Yard und so weiter. Aber generell werden dir viele interessante Schauplätze geboten. Die Ladezeiten fand ich jetzt ziemlich lang. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber ansonsten hat mich das Spiel echt begeistert. Hast du es für die Xbox One gespielt oder für die PlayStation 4? Genau, ich habe es für die Xbox One gespielt. Okay, also ich habe es am PC gespielt. Da hatte ich tatsächlich sehr wenig Ladezeiten. Also ich gehe mal fast davon aus, dass es dann vielleicht bei den Konsolen der Fall sein könnte. Mhm, aber ich meine ganz ehrlich, so die paar Sekunden hat man ja dann auch noch. Also er fährt dann ja so mit der Kutsche, ne? Das ist dann ja genau. Ja, aber da hatte ich dachte, zuerst dachte ich immer, das wäre mit Absicht, damit ich in das Büchlein reinschauen könnte, weil ich konnte mal eigentlich direkt wieder auf Weiter klicken. Ja, okay, das konnte ich halt nicht oder ich habe es nicht gefunden. Und das zeigt wahrscheinlich dann so die Ladezeit der Konsolenversion. Das mag sein, auf jeden Fall. Ja, ist ja nicht schlimm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so eigentlich keinen wirklichen Negativpunkt für das Spiel. unter dem Aspekt, was es eben ist. Es will kein AAA-Action-Titel sein, kein, was weiß ich, kein L.A. Noire. Dabei ist es besser als L.A. Noire, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Sondern einfach ein spaßiges Sherlock-Spiel für zwischendurch, was wahrscheinlich hauptsächlich die Fans ansprechen soll. Und wirklich das Einzige, was mir persönlich ein bisschen negativ aufstoßen ist, ist die Steuerung. Also egal mit Controller, Tastatur oder Maus, ich fand die ein bisschen hakelig. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Ja, man hätte es ein bisschen weicher machen können, aber es war nichts, was mich jetzt krass gestört hat. Aber du hast recht, das hätte man besser machen können, aber nichts, was wirklich irgendwas zerstört. Und genau. Ja, ich fand das auch cool, dass das Testmuster, vielen Dank nochmal an den Publisher, dass das Testmuster in so ein... Oh, das war richtig cool. Ja, das war richtig cool. Ja, ich hatte mich nämlich erst gewundert, was da im Briefkasten ist. Ich hatte gar nicht damit gerechnet. Das ist immer sehr schön. Also an dieser Stelle vielen Dank an Koch Media, Deep Silver. Und zwar ist es immer super schnell. Man fragt einen Tag vorher an, direkt danach ist es schon da. Naja, und ich mache halt den Postkasten auf, gucke und ich so, hä, was ist das denn? London? Auf jeden Fall haben sie richtig cool, haben sie einen Briefumschlag genommen, ja, der eben, wo eben halt London, Scotland Yard draufsteht. Und im ersten Moment sieht es wirklich so aus, als hätte man es aus Übersee bekommen. Ja, City of London Police Headquarters. Genau. Den fand ich auch Wood sehr Street. Cool. Ja, habe ich noch hier liegen, ey. Den schmeiß ich auch nicht weg. Ich auch nicht. Ich habe mir auch oben in meinen Hobbyraum gestellt. So werden Tester beeinflusst. Genau. So. 100 von 100. Eigentlich war das Spiel totaler Mist, aber weil das so einen coolen Umschlag hatte und so mit so coolen Fallakten und Notizen zum Spiel. Deswegen 10 von 10. Pflichttitel. 11 von 10. It's okay. Nein, also ich kann es definitiv wirklich jedem ans Herz legen, der Abenteuer-Fan ist oder Sherlock mag. Der wird hier bestimmt seine Freude dran haben. Und es gibt auch kaum noch Adventures, von daher ist es so schon für Adventure-Fans und nicht nur die, ist es eigentlich schon so ein Pflichttitel. So. Oder so eine Perle, die leider jetzt im Herbst, wo so viele gute Sachen rauskommen, so ein bisschen untergehen wird. Ich hoffe es aber mal nicht. Nächster Titel, da wäre jetzt eigentlich Drive Club dran gewesen, aber... Drive Club. Da stimmt ja was nicht, ne? Nee, Drive Club, das ist wirklich sehr schade. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin hier zwar nur der Kunde, beschwere mich aber trotzdem sehr gerne. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Anrecht auf Server habe, die stets live sind. Aber ich hätte es zumindest cool gefunden, wenn die Server überhaupt mal live gewesen wären. Denn so würde ich behaupten, ist das die Intention des Spiels komplett dahin. Denn es geht ja darum, Clubs zu gründen, mit anderen Spielern zu spielen, diesen Online-Events teilzunehmen und dieses und jenes und pipapo. Und zumindest in meiner Testphase, ich habe gerade extra mal gecheckt, ich bin jetzt seit über 4 Stunden dabei, ich hatte kein einziges Mal das Glück, dass die Server online waren oder zumindest nicht lange genug online waren, dass ich irgendwas hätte machen können. Ja, ich habe es auch nie geschafft und fand es da sehr schick aus, aber das Spiel ist witzlos, wenn man keine Online-Verbindung, also wenn die Server down sind. Und dazu kommt ja noch, dass es so ein typischer Starttitel ist vom Umfang her. Also so ein Launch-Titel und der Launch der PlayStation 4 ist ja schon ein bisschen her, sollte ja auch eigentlich zum Launch kommen. Kommt also erstmal viel zu spät, dann mit so einem Debakel von Offline-Servern und auch noch die angekündigte PS Plus-Fassung, die also irgendwie PS Plus-Besitzern oder Mitgliedern ermöglichen sollte, da mal reinzuschnuppern, die lässt auch auf sich warten. Alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können eigentlich. Und das Spiel im Endeffekt, wenn man jetzt so mal den Wertungsdurchschnitt, wenn man dem Glauben schenken mag, kratzt es auch nicht ansatzweise an der Qualität der direkten Konkurrenz vom Exklusivtitel Drive Club, Forza Horizon 2. Das stimmt. Ja, definitiv. Also ich bin bisher auch enttäuscht, nicht vom Spiel zwingend, da ich, wie gesagt, so viel konnte ich noch gar nicht sehen, aber eben, wie das Ganze gehandhabt wird. Dementsprechend würde ich sagen, heben wir uns eine finale Wertung für den nächsten Podcast auf. Momentan aber ganz klar Finger weg, denn hier läuft gerade gar nichts. Dann gibt es wieder ein Spiel, was wir von Koch bekommen haben. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Meinst du Alien Isolation? Genau, das meine ich. Ja, das war es auch von Koch. Danke, Koch. Und ja, das Spiel auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Spiel war gut. Nächstes Titel. Nein, Quatsch. Nein, Alien Isolation. Nein. Also wirklich Alien-Fans der ersten Stunde, also von 1900, was war das? 86 kam der erste Teil raus? Oh Gott. Oh nee, früher. Noch früher, 82? Früher war... Ja, da müssen wir jetzt mal, das ist ja peinlich, dass wir das nicht wissen. Ja, oder ich mache mich jetzt Live-Recherche, pass auf. Genau, mach mal den. So, das Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. 79, sag ich ja. 79 sogar, krass. Ich habe ihn letztens noch gesehen. Und den kann man immer noch sehr gut gucken. Wir haben letztes Jahr gesehen, also alle vier und danach noch Alien vs. Predator. Da war ich nicht mehr ganz überzeugt von. Ja. Nee, Alien vs. Predator, wie kannst du sowas von... Falls es ein Spiel dazu geben sollte, wäre das gar nicht so schlecht, würde ich vermuten. Du, das hatten wir schon, als der Fabian da war. Ach, stimmt. Ja. Das heißt, oh. Alien Isolation, so, also und zwar tritt es so direkt in die Fußstapfen vom Film. Also das heißt, ihr werdet hier keinen mega krassen Firlefanz sehen oder auch nur anstalten, dass es irgendwie ja Technik aus unserer Zeit enthält oder irgendwie eine neue Zukunft darstellt. Nein, also man geht tatsächlich hin und hat da, wie es damals aussah, also ihr werdet auch CRT-Monitore sehen und so tolle Sachen und ja, dementsprechend. Das finde ich ja immer super, wenn alt und neu, wenn das so gemischt wird. Ja, wenn ja, du so einen uralten 70er-Jahre hier so ein altes Radio hast aus den 70ern und dann jetzt irgendwie in einem Raumschiff, so, das ist, finde ich, einfach cool. Ja. Und dass die ganzen Props und dass es alles so aussieht wie, ja, aus den ursprünglichen, aus den klassischen Filmen. Aus den 70ern, 80ern, so. Das ist einfach klasse. Ja, definitiv. Also das Schöne an Alien Isolation, muss ich sagen, das hat mich sehr erfreut, weil ich ein großer Fan von dieser Art Spiele bin, die eben ja darin aufgehen, dass sie eben nicht tausend Sachen am Start haben, sondern wirklich, du hast dieses eine Alien, du spielst Amanda Ripley, das ist die Tochter von Ellen Ripley, wer mit den Filmen vertraut ist, das ist die Protagonistin aus Teil 1 bis 4, gespielt von Sigourney Weaver, die auch für ihr Alter immer noch erschreckend heiß aussieht. Die ja damals so die erste weibliche, ernstzunehmende Action-Hauptdarstellerin war. Stimmt. Mhm. Also in Actionfilmen eine weibliche Hauptfigur, die nicht einfach nur da war, um irgendwie Titten und Arsch zu zeigen, sondern wirklich ernsthaft und ja, das sehr stimmt. Gut wegweisend, könnte man schon sagen. Das heißt, dementsprechend spielt man jetzt wieder Ripley, aber eben die Tochter von Ripley, die aber auch von einem Ripley genannt wird und ist dann eben auf der Nostromo heißt ja das Schiff, auf dem man vorher war. Man ist jetzt, nee, Moment. Nostromo ist richtig, ne? Das war das, so heißt das ursprüngliche Schiff, ja, aber jetzt in Alien Isolation ist man ja auf der Raumstation. Wie hieß sie denn jetzt? Die hat auch einen ähnlichen Namen. Deswegen, das war egal, nicht so schlimm. Also ihr seid auch wieder auf einer Raumstation gefangen. Das Ganze eben ähnlich wie in den ersten Alien-Film angelehnt. Es ist wirklich ein Xenomorph, so heißen die Aliens, läuft frei herum. Und ihr müsst einfach gucken, dass ihr die Beine in die Hand nehmt und eben das, was ihr machen wollt auf dieser Raumstation, erst macht. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und dann eben euch aus dem Staub macht, bevor euch dieses Alien bekommt. Das ist wirklich sehr gut umgesetzt, denn ihr habt wirklich... Ja, ich würde sagen, bis auf manche Passagen immer dieses Gefühl, dass euch dieses Alien im Nacken sitzt und in der nächsten Ecke warten könnte, was wirklich richtig schön für so eine Horroratmosphäre sorgt, für so eine, ja, für so panische Momente, wo man die ganze Zeit denkt, oh Gott, was mache ich jetzt? Kann ich hier lang? Muss ich da lang? Ich würde sagen, das Ganze kann man sich sogar so ein bisschen wie Slenderman vorstellen, aber eben nicht so, Slenderman wird ja super schnell langweilig und das eben nicht, sondern so quasi durchweg immer diese Bedrohung im Nacken, durchweg das Gefühl, dass gleich irgendwas um die Ecke springt und euch den Kopf abreißt und das funktioniert im Spiel wirklich richtig, richtig gut. Genau, dadurch, dass das auch in der Ego-Perspektive stattfindet, wird man da auch richtig gut reinversetzt. Man bekommt kaum Spielhilfen und Tutorials, man wird so ziemlich allein gelassen. Das Alien, wie du schon sagtest, verbreitet Angst und ist absolut tödlich. Man hat immer so das Gefühl, verfolgt zu werden. Von vielen wird ja die KI von dem Alien als unfair angesehen, so, weil die sehr unberechenbar ist. Aber gerade das finde ich irgendwie gar nicht so einen großen Kritikpunkt, weil... Es ist ja eigentlich unberechenbar und auch in den Filmen ist es ja so, dass da viele Charaktere sterben, die haben ja nicht mal den Hauch einer Chance. Und nur weil es ein Spiel ist, heißt es doch nicht, dass ich immer wie beim Würfeln eine faire Chance habe, irgendwie eine hohe Augenzahl zu kriegen, sondern manchmal bin ich halt einfach am Arsch. Und ich kann schon verstehen, dass es für manche frustig ist, so, wo sie denken, so, ich habe doch nichts falsch gemacht, warum hat das Alien mich jetzt erwischt, obwohl ich mich da versteckt habe? Aber ich finde das gar nicht so problematisch. Wie siehst du das? Nee, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist auch einer der ersten Kritikpunkte, die ich gelesen habe. Allen voran hat man das ja, glaube ich, auch oft in Foren wie Reddit gelesen. Von wegen, oh, die KI hier, die KI das. Hat mich persönlich gar nicht gestört. Ich muss dazu sagen, ich bin auch noch nicht durch. Ich würde sagen, ich habe die Hälfte ungefähr gemacht. Also so viel ist es jetzt noch gar nicht. Sind zwar jetzt schon einige, viele Stunden, die ich da rein investiert habe. Aber bis jetzt KI gar nicht. Das Einzige, was mich tatsächlich, ja, stört, aber das ist auch aus meiner Natur heraus, weil ich bin niemand, der wirklich so krass, so schnell sich erschreckt und so und Angst hat. So, weißt du, wenn du, was ich meine, diese krasse Angst, die ja auch sehr viele bei Horrorfilmen haben und so. Das hatte ich zum Beispiel noch nie. Horrorfilme haben mir leider noch nie wirklich Angst gemacht und mich erschrocken. Und hier habe ich eben dann das Problem, dass ich teilweise manche Abschnitte ein bisschen langatmig finde. Dann suchst du noch irgendwas und findest es ums Verrecken nicht und dann passiert aber auch einfach gar nichts. Und dann, ja, weiß ich nicht, wurde mir zumindest teilweise ein bisschen langweilig. Aber wie gesagt, das hat mir jetzt das Gesamtpaket nicht getrübt, also nicht falsch verstehen, das Spiel ist nicht langweilig, nur immer wieder mal so ein paar aneinandergereihte Minuten, wo einfach nichts passiert. Ja, man könnte jetzt meinen, es gibt nur einen Alien, das muss ja langweilig sein. Es gibt schon noch andere Gegner, es gibt zum Beispiel Menschen noch auf der Raumstation, die einem nicht immer freundlich gesinnt sind, oder auch Androiden und Roboter und sowas. Genau. Personal. Und die Raumstation ist auch sehr abwechslungsreich, finde ich, also wie zumindest so, wie eine Raumstation halt sein kann. Erinnert mich so ein bisschen an Dead Space 2, weil dabei auch gab es ja Supermärkte und Spielhallen und so weiter. Ähnlich ist es jetzt auch auf dieser Raumstation. Für Fans ist es jedenfalls ein Fest, weil du halt überall siehst, die Liebe zu der Vorlage, die sieht man in jeder Ecke und das ist halt wirklich echt richtig gut umgesetzt. Ja, halt, ich würde sagen, das ist eines der besten Spiele aus der Alien-Reihe und lässt das Colonial Marines-Desaster fast vergessen. Ja, definitiv. Es ist aber auch leider nicht ganz so schwer, das beste Alien-Spiel in der Reihe zu sein. Ja. Es gab ja auch Super Nintendo-Spiele, die waren, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ah, stimmt. Also ganz ehrlich, wer Alien mag, wer Horror-Survival mag, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Und von mir gibt es auch hier wieder eine Empfehlung ohne irgendwelche Hintergedanken. Nee, wie sagt man? Ohne dass ich irgendwie sagen müsste, aber. Ah, genau, Einschränkung. Ja, das Wort ist so schwer, das ist mir gerade nicht eingefallen. Jetzt kommen wir zu FIFA 15 und Fußballsimulationen sind ja jetzt nicht gerade unser Steckenpferd und generell Sportspiele, aber es ist natürlich trotzdem ein wichtiger Titel, über den sich viele Leute jedes Jahr freuen und das jährlich auf allen Plattformen erscheint, das FIFA. Und ja, haben wir auch wieder gespielt. Ich muss sagen, hat tolle Animationen, ist toll inszeniert, aber auch fast genauso wie im Vorgänger. Auch der Karrieremodus ist mir aufgefallen, ist auch der gleiche. Aber die Stadionatmosphäre, die hat sich verbessert. Also die Fangesänge sind jetzt spezifischer den Verein zugeordnet. Dann auch die ganzen Choreografien, die Fans machen auf den Tribünen. So irgendwelche Flaggen hochhalten oder irgendwelche, dass jeder so ein Stück von einem, von zum Beispiel der Werder-Raute oder dem HSV, wie nennt sich das vom HSV? Gibt es HSV-Raute? Oh Gott, ey, die Fans werden uns umbringen. Ich weiß leider auch nicht, deswegen ich fasse es jetzt erst gar nicht an, tut mir sehr leid. Okay, jedenfalls, das hat sich schon verbessert und die Elfmeter sind auch so wie im TV präsentiert, so von den Kameraperspektiven her. Wieder haufenweise Lizenzen drin, das ist so das, was FIFA ja schon immer Pro Evolution Soccer voraus hatte. Früher war es ja nicht so, dass FIFA immer besser war als PES, nur halt die Lizenzen, die hatten sie halt schon immer besser und mehr. Ballphysik ist wieder genial, also wenn man nicht richtig hinschaut und vielleicht das HUD ausblendet, dann könnte man schon meinen, das ist ein echtes Fußballspiel. Und dann das Wetter ist halt wieder sehr realistisch und wenn es nassen Rasen gibt, und ich meine, das war im Vorgänger nicht so, da gibt es auch so einen Pfützeneffekt, also wenn die Spieler so kicken durch den nassen Rasen, dann gibt es da so einen Wasserspritzer. Das wirkt echt nett und klingt jetzt kleinlich, aber sorgt schon für Stimmung. Dann, was richtig auf den Sack geht, wirklich, muss ich leider so sagen, sind die Kommentare, die wieder die beiden Pansen, die da immer den gleichen Schrott labern. Das ist so unerträglich. Und das Schlimme ist ja, dass sie die gleichen Sprüche aus allen Vorgängern nehmen, immer nur noch ein paar dazu packen und du trotzdem immer die gleichen Scheiß. Und wenn einer damit ansetzt, dann weißt du schon, die nächsten 10 Worte, die er dann noch sprechen wird, weil du schon eine Milliarde Mal gehört hast. Und du weißt, wie selten wir beide FIFA spielen. Und wenn wir schon und wenn uns das schon ankotzt, wie muss es dann den Fans dann gehen? Ja. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Also wirklich, EA, wenn ihr was ändert an FIFA, dann bitte die Kommentatoren. Entweder andere einsetzen oder denen halt neue Sprüche beibringen. Das geht gar nicht mehr. Ganz sicher geht er rein, der Ball. und cool, lässig, aufreizend schon fast, wie er das macht. Ja, ich wollte ja noch zustimmen. Ja, genau. Also das mit dem Wettereffekt wurde tatsächlich verändert und die Hosen werden jetzt auch dreckig und das beeinträchtigt auch den Ball und wie gespielt wird. Und zwar weiß ich das. Den Rasen kann man beschädigen. Genau, und zwar weiß ich das, weil ich mich mit einem Freund hingesetzt habe, der Markus. Hallo Markus. Der ist nämlich riesiger Fußballfan. Hallo. Der ist riesiger Fußballfan, hat mir das alles erklärt, was es im Gegensatz zu FIFA 14 sich verändert hat. Und die Hälfte habe ich auch noch im Kopf. Das ist gut. Ja, oder? Und, aber das Gute ist, du hast es halt gerade schon so gut wie alles genannt. Von daher kommt da gar nicht mehr so viel zu. Was doch, jetzt, wichtig ist noch der Ultimate-Team-Modus, dass du jetzt auch eine App hast und auch unterwegs sozusagen spielen kannst. Das ist richtig geil. Also, wenn ich jetzt ein großer FIFA-Fan wäre, dann würde ich, glaube ich, immer während Zugfahrten und so weiter immer unterwegs halt meine Spieler tauschen und neue kaufen und so weiter. Das ist halt eine ziemlich coole Sache, cooler Modus. Gab es letztens auch ein bisschen Aufruhr, weil das halt irgendwie offline waren, die Server, weil die wohl überlastet waren. Ich weiß jetzt gar nicht den Grund. Aber das zeigt ja schon, dass die Fans da hinterher sind und auch diese App nutzen. Und ey, geil ist doch immer Koop. Und den Saisonmodus, den kannst du auch im Koop spielen. Das finde ich richtig cool. Und online kannst du auch generell mit 22 Spielern. Das heißt, wirklich jeder spielt einen einzelnen Fußballspieler auf dem Feld. Und sowas finde ich richtig geil. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht mehr so viel hinzufügen. Du hast es wirklich jetzt alles in einem Rutsch genannt. FIFA 15 ist wie immer jetzt nicht so das mega krasse Update gegenüber FIFA 14. Fußballfans, Fans des Spiels haben sich eh schon längst geholt. Eben, die haben es. Von daher ist es im Wesentlichen, könnten wir sagen, ja, FIFA 15 ist FIFA 14, nur mit einer 15 im Titel. Und es hätten sich trotzdem schon alle geholt. Was es übrigens nicht ist, nicht, dass jetzt falsch rüberkommt. Nicht, dass jetzt irgendwie EA morgen anklopft, so. Ja, sie erzählen hier das FIFA. Nein, das ist es nicht. Aber mir geht es nur darum, so, es ist ein gutes Spiel. Selbst wir als Nicht-Fußballfans finden es klasse. Das sagt, glaube ich, schon alles. Dementsprechend gibt es von mir tatsächlich auch wieder die Empfehlung an dieser Stelle. Hey, listen! Zum Abschluss heute das letzte Spiel, das ist mal wieder richtig, richtig schön. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, mir ist auch sehr gut gefallen. Wir können auch direkt sagen, was es ist. Assassin's Creed Arkham Asylum. Könnte so heißen. Es heißt aber Mittelerde Mordors Schatten. Oh, echt? Oh, das. Ja. Ich dachte, ich hätte hier im alten Altair gespielt. Nein, Quatsch. Mittelerde Mordors Schatten. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht heute, deswegen vorab. Sehr interessant hier von wegen Batman Arkham Asylum. Man sagt ja, boah, das Kampfsystem, das ist ja quasi direkt aus den Batman-Spielen entnommen. Und das ist es ja auch mehr oder weniger. Ich würde fast behaupten, es ist sogar noch ein bisschen ausgereifter als in den Batman-Spielen, weil man hier um einiges besser kontern kann. Aber wusstest du anscheinend, dass das Kampfsystem tatsächlich von einem eingestampften Arkham-Titel ist? Nö. Beziehungsweise, dass das Schatten of Mordor eigentlich als Batman-Titel angefangen hat von einer anderen Spieleschmiede, weil ja Rocksteady erst gesagt hat, nee, nach Arkham City war Schluss, dann hat ja Arkham Origins Assassin's Creed, Warner Brothers Montreal hat ja dann Arkham Origins entwickelt. Was ja nicht ganz gut war wie die Rocksteady-Sachen. Nee, leider nicht. Und tatsächlich war man dann hingegangen und hatte dann tatsächlich noch einen Arkham-Titel-Entwicklung gegeben, jetzt bei einem anderen meiner anderen Spieleschmiede, die eben jetzt daraus aber Mittelerde Schatten von Mordor gemacht, Mordors Schatten gemacht haben. Weswegen, ja, das deswegen tatsächlich sehr krass daran einfach angelehnt ist. Ja, aber sagen wir doch mal, wie es ist. Es ist ein Spiel im Herr der Ringe, beziehungsweise Tolkien-Universum, deswegen auch der Name Mittelerde. Ja, aber weißt du, warum es nicht die Herr der Ringe Mordors Schatten heißt, sondern Mittelerde Mordors Schatten? Gute Frage. Oder? Ich fand es auch sehr interessant. Und zwar haben auch hier die Entwickler gesagt, ja, denn wir wollen nicht im Wesentlichen, dass die Leute jetzt sagen, oh, das ist ein neues Herr-der-Ringe-Spiel. Denn das soll es gar nicht sein. Es soll einfach nur, klar, es spielt in diesem Universum, aber es soll nicht zwingend ein Herr-der-Ringe-Spiel sein, sondern irgendwie was viel mehr Eigenständigeres, was eben komplett eigene Ideen und Geschichten mit sich bringt und gar nicht so viel mit dem Herr-der-Ringe-Lore wirklich gemein hat. Ja, und da muss ich auch sagen, das hat im Großen und Ganzen auch geklappt. Zwar tauchen Charaktere aus dem Herr-der-Ringe-Universum, so Gollum und man kann auch zum Beispiel die Erschaffung der Ringe der Macht, kannst du auch beiwohnen. Kannst du selber machen, achso. Nee, Werbung machen nicht, aber nee, also ich dachte, schon dabei sein. Und das ist für Fans, glaube ich, echt immer richtig. Also ich mag ja das Tolkien-Universum unglaublich gerne, bin aber jetzt nicht so bewandert, dass ich die Adapedia jetzt auswendig plappern könnte oder dass ich Elbisch sprechen würde. Aber ich mag es halt, das Ganze drumherum halt sehr. Und das ist aber nicht der einzige Grund. Ich glaube, das hätte für mich auch funktioniert ohne die Lizenz. Einfach, wenn die Orks halt nicht unbedingt Peter Jackson-Orks gewesen wären, sondern auch andere. Aber die sehen halt so fantastisch gut aus. Also man muss auch bei dem Spiel sagen, es hat halt was, trotz der ganzen geklauten, in Anführungsstrichen, Sachen, also wie du schon sagtest, ja, das Kampfsystem aus Batman. Es ist ja nicht wirklich geklaut. Du musst bedenken, wie gesagt, sie wollten ja wirklich tatsächlich anscheinend daraus erst ein Batman-Spiel machen. Und es ist halt von Warner Bros. So, ich meine, das Kampfsystem funktioniert ja einfach frei. Warum sollte sich auch in dem Spiel benutzen? Zudem ich habe auch da gar nichts gegen, das geklaut klingt sehr negativ, aber ich deswegen es ist es ja auch gut gar geklaut, nicht zwingend als geklaut. Gemacht, so. Genau, ja. Dann, das Ganze sieht auch teilweise so aus, streckenweise wie Assassin's Creed, also gerade dieses, dass du überall dieses Free-Climbing-System, dass du überall lang klettern kannst und auch auf die Türme kletterst. Auch Ubisoft hier kein Reihenwürger an dieser Stelle, aber ich möchte behaupten, dass Mordors Schatten das bessere Assassin's Creed ist an dieser Stelle. Kam böse, aber das könnte man so sagen, obwohl ich Black Flag ist den letzten Teil ja ziemlich gut fand. Ja, definitiv, oder anders, das war jetzt sehr überspitzt von mir. Ich würde sagen, Black Flag fand ich auch super. Es ist zumindest, was das Free Climbing und dieses Gefühl von Freiheit und der freien Welt funktioniert um einiges besser hier als in Assassin's Creed, meiner Meinung nach. Ja, ich finde beides noch ein bisschen zu hakelig. Also beides könnte... In beiden Spielen meinst du? Ja, man bleibt zum Beispiel manchmal an der Wand hängen, wo du denkst, so, ich muss schnell abhauen, aber das funktioniert gerade nicht so, wie ich möchte. Das passiert mir in beiden Spielen schon ab und zu. Das ist interessant, weil das passiert natürlich auch in Assassin's Creed. In Mordors Schatten hatte ich bis jetzt das Problem noch nicht, glaube ich. Also zumindest habe ich gerade nichts, wo mir das jetzt einfallen würde. Keine bestimmte Stelle oder so. Das bestimmt wieder nur, weil du auf dem PC gespielt hast und... Ist doch dasselbe Spiel, du Knalltüte. Nein, hab ich's, weil wir es doch eben bei Sherlock hatten. Die Ladezeiten gab es nur auf dem PC. Nicht auf dem PC. Nein. Die Besonderheit von Mittelerde Mord und Schatten, da hattest du mich eben unterbrochen. Trotz der geklauten, anführungsstrichen Sachen, hat es nämlich was ganz eigenständig, was es vorher in keinem anderen Spiel in der Form gab, nämlich das Nemesis-System. Das besagt oder das macht aus, dass du eine Beziehung zu deinen Gegnern entwickelst. In dem Sinne, dass diese Charaktere, diese Uruk-Häuptlinge. Willst du mit mir gehen? Ja. Ah, nee, es ist Uruks, ne? Willst du mit mir gehen? Die sind richtig geil. Also die Uruks, deine Feinde, also du läufst halt durch Mordor und da sind halt überall Orks, also Uruks sind das die stärkere Version der Orks. Und diese Orks werden von Häuptlingen und Hauptmännern angeführt. Und diese Hauptmänner sind alle durch Zufallsprinzip zusammengewürfelt. Die haben dann diese Ohrenform, diesen gebauten Körper, mal irgendwie verkrüppelt und manchmal grobschlächtig und kräftig. Und haben diese und diese Hauer und ganz fiese Augen und sind so ein Baukastensystem haben sie da gemacht. Und so hat jeder Charakter da, ist bei jedem anders. Also dein Hauptmann sieht zum Beispiel ganz anders aus, als jetzt ein Gegenstück bei mir aussehen würde. Ja. Und die haben auch ihren eigenen Charakter, haben eine eigene Stimme und die können dich umbringen und wenn sie dich umgebracht haben, das Sterben ist im Spiel integriert in die Story, nämlich Talion, dein Hauptcharakter, ein Waldläufer, ist quasi unsterblich, er springt dem Tod immer wieder von der Schippe und so kommt es vor, dass du deine Feinde, die dich umgebracht haben, hast, dass sie dafür, dass sie dich umgebracht haben, im Rang in Saurons Armee aufsteigen, einen höheren Rang erlangen und dich auch wiedererkennen und sagen, ich habe dich doch letztes Mal so fertig gemacht, dieses Mal, was soll denn anders laufen, du bist doch immer noch so schwach. So, und das ist wirklich richtig, richtig cool. Ja, den muss ich so beifällig unterscheiden, als das erste Mal passiert ist, dachte ich so, nein, was? Nein. Wirklich, ich fand das richtig geil. Das ist was mir richtig, richtig gut gefällt und auch hoffe, dass das andere Spiele so übernehmen. Diese interaktive künstliche Intelligenz, die dich wiedererkennt, die mit dir spricht, aber auch dann jedes Mal, wenn du sie auf neue herausforderst, hier in irgendwelche Sachen reindrücke, finde ich super gut gemacht. Besonders auch die ganze Atmosphäre, die dadurch zustande kommt, inklusive auch super gut und inklusive eben dieses, wenn du zum ersten Mal so einen Hauptmann herausforderst, das zum Beispiel, wie hier, ich habe eben gerade erst einen gekillt, der hieß, glaube ich, Gorm. Dann hast du auf einmal auch seine ganzen Soldaten, die um ihn rumstehen, auch immer Gorm, Gorm, ja, Gorm. Da kriegst du Gänsehaut, oder? Das ist wenn richtig cool, weil zuerst hatte ich so ein fettes Grinsen im Gesicht, als ich das gemacht habe. hättest meine Zeit besser nicht vergeudet. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ansonsten die sehen halt auch wirklich so widerlich aus wie in den Filmen. So hervorragend. Und die deutsche Lokalisierung, muss ich sagen, grandios. Wie in den Filmen. Ja, ist dieses, richtig gut gemacht, definitiv. Du dreckiger Schweinehund, ich werde dich zerquetschen. Und ja, ja. Hey, Hammer. Richtig, richtig gut. Ja. Die Story ist halt so ziemlich banal, finde ich. Fand ich jetzt nicht besonders prickelnd. Aber die ganze Inszenierung und halt diese Open World und dass die da ziemlich viel Freiraum gelassen wird, dass diese 1000 Nebenmissionen kombiniert mit diesem hervorragenden Nemesis-System, wo du dann auch Hauptmänner für dich gewinnen kannst, die, anstatt sie umzubringen, kannst du dann auf deine Seite bringen und dann eine Rebellion gegen einen höher stehenden Uruk anzetteln kannst. Einfach super genial, dass du immer den Überblick hast, gleich im Startbildschirm, gleich im Pausemenü, siehst du immer gleich, wie ist die Aufstellung in Saurons Armee, wer ist der nächste Hauptmann, den du umbringen musst, und bring erstmal seinen Leibwächter um, weil dann ist er geschwächter. Und jeder Häuptling oder jeder Hauptmann der Uruks hat Stärken und Schwächen. Zum Beispiel Gorm hast du eben genannt. Der hat zum Beispiel, kann nicht geschadet werden durch Fernkampfangriffe. Das heißt, deinen Bogen kannst du schon mal vergessen, weil dagegen ist er immun. Oder gegen Schleichangriffe. Wiederum einen anderen Uruk-Hauptmann kannst du mit einem Schleichangriff sofort umbringen, ohne überhaupt gegen ihn kämpfen zu müssen. Und um das rauszufinden, wie denn die Stärken und Schwächen sind, die Attribute der einzelnen Uruks, musst du einen schwächeren Uruk, der über ihn Bescheid weiß, verhören. Oder du, wie war nochmal die zweite Möglichkeit? Genau, einen anderen Hauptmann. Nicht nur irgendein Wurm, so werden die genannt, die Würmer, so die kleinen Uruks, die Bescheid wissen über ihre Hauptmänner, oder halt auch einen direkten anderen Hauptmann, weil die wissen auch untereinander Bescheid und haben auch so einen Konkurrenzkampf. Sie wollen alle aufsteigen, wollen alle höher im Rang von Saurons Armee. Genial. Ja, das hast du aber auch eben gerade schon erwähnt, dass sie dann halt eben auch hingehen, sich gegenseitig dann die Köpfe einschlagen und weiter nach oben in der Rangliste steigen. Mhm. Was ich ja auch, das ist sehr interessant, und hier haben wir wieder eines der Lieblingsrolle, das ist auch, was ich ja trotzdem zweischneidiges Schwert finde im Spiel, ist die Herausforderungsgrad. Ich finde, es fängt, ja, sehr herausfordernd an. Schwer möchte ich jetzt nicht behaupten, aber trotzdem ich fand es am Anfang wirklich sehr schwer. Okay, es fängt sehr schwer an. Aber sobald man wirklich, ich glaube, ab dem dritten Talentbaum ungefähr, weil dann hast du so dieses, okay, jetzt brauchst du nur noch fünf Kombos, bis du einen Finisher machen kannst, dann schaltest du frei, okay, jetzt kannst du Finisher an Finisher rein. Und ich würde sagen, so, also nach, sobald du halt den dritten Talentbaum freigeschaltet oder das meiste freigeschaltet hast, ja, dann ist die Herausforderung so fast weg, was zumindest so normale Auseinandersetzungen angeht. Ja, man merkt schon, dass es ein bisschen unausgewogen ist. Fand ich ein bisschen schade. Bei den Arkham-Titeln beispielsweise hat man es ja stets aufrechterhalten, auch wenn Batman neuen Kram freigeschaltet hat, dass es nie so war, dass es zu stark war und einen zu großen Vorteil verschafft hat. Das hat man eben dann dadurch ausgeglichen, dass es mehr Gegner gab, stärkere Gegner gab, die, wo das eben nicht funktioniert und so weiter und so fort. Aber wenn ein Metallion dann da dann freispielt, okay, der blockt jetzt automatisch, wenn so ein dicker Häuptling zurückschlägt, der kann jetzt Schilder durchbrechen, sobald er so und so viele Kombos hat, Pi, Pa, Po und so weiter und so fort. Ich fand es jetzt so, ich würde sagen, so nach knapp 6 Stunden ungefähr, finde ich es jetzt ein bisschen zu einfach momentan. Ja, wobei ich das ja lieber mag, als wenn man immer so wie bei Oblivion, wo die Gegner dann mitleveln, oder bei diesem Zombie-Insel-Spiel, was indiziert ist. So mitlevelnde Gegner finde ich total ätzend. So. Ja gut, ja. Das bin ich jetzt auch kein so riesiger. Ich muss auch sagen, es stört mich nicht per se. Ich finde es aber nur schade unter dem Aspekt einfach, dass es ja wirklich sehr herausfordernd anfängt und dann auf einmal sagt, ja, jetzt hast du alles freigeschaltet, jetzt bist du der Ork-Schnetzler 3000 und du musst die Orks nur schief anschauen und sie flüchten. Das passiert übrigens wirklich, das ist sehr cool gemacht, wenn du manchmal einen Häuptling tötest oder einen Ork auf einen Uruk auf eine bestimmte Art und Weise Mach, tötest. Mach, dass ihr wegkommt! Genau. Das ist echt cool gemacht. Total. Und generell, das Kampfsystem hatten wir schon lang breit drüber gesprochen, aber die Ästhetik der Gewalt, muss man ja ehrlich sagen, das sieht schon verdammt cool aus. Und da es Orks sind, muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man das abfeiert, wenn man denen dann richtig cool die Rübe abschlägt. Und halt so wie aus noch drastischer als in den Filmen so. Und das schwarze Urukblut, das sprudelt auch ganz schön. Und das ist auch so cool in Szene gesetzt. Ich bin auch sehr erstaunt. Ich habe da rein gar nichts gegen. Ich hätte es persönlich auch nicht anders gemacht. Aber dass das Spiel ab 16 und nicht ab 18 ist. Ich hätte es, nachdem ich es erstmal gespielt habe, das ist echt ab 16. Ich meine, klar, Uruks, aber es sind trotzdem menschenähnliche Wesen. Ja. Da spritzt Blut in Fontänen und du kannst auch schön enthaupten und so ein Kram. Also vor 8 Jahren wäre es ab 18 gewesen und vor 16 Jahren wäre es indiziert worden. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, es gab ja dann Lokalisierungen, so hier bei Command & Conquer generell. Da wurden ja sogar Menschen, aus Menschen wurden Roboter gemacht und es wurde ab 16 freigegeben und trotzdem noch indiziert. Genau. Also das ist teilweise abstrus, was früher abgelaufen ist. So, da sind die jetzt schon sehr viel kulanter. Ja, abschließend auf jeden Fall, Herr der Ringe, Mord oder Schatten hat mich positiv überrascht. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist das beste Spiel des Jahres, aber es hat mich voll und ganz zufriedengestellt und als Tolkien-Fan und Fan von cooler Action Pflicht. Ja, ganz ehrlich, selbst wenn man kein Herr der Ringe-Fan ist und gar nichts anfangen kann, es ist ein super cooles Action-Adventure. Gerade finde ich es auch ein Spiel, das man super zwischendurch spielen kann, wenn man eben nicht diesem roten Faden ständig folgen muss, sondern einfach rein, Orks schnetzeln, Quest machen, fertig und dann in ein paar Stunden nochmal. Dementsprechend auch von mir, ich würde sagen, das haben wir bei jedem Spiel, habe ich es heute Julians gemacht. Julians Empfehlung. Genau. Und auch ohne, dass ich irgendwie das Gewissen dabei haben müsste, alle 5 besprochenen Spiele heute, Drive Club, Finger weg von Drive Club, alle noch, anderen noch, 4 noch. Es ja, kann noch. Auch sein, dass es echt, wenn die Server laufen, das ist richtig viel Spaß. Also schlechtes Spiel ist, glaube ich, auf keinen Fall. Aber du hast ich habe ja gesagt, Finger weg jetzt. Ja. Ich habe ja nicht gesagt allgemein. Nein, genau. Und auch Mord auf Schatten dementsprechend kriegt von mir eine Empfehlung. Impressive. Megasta. Heute bei uns zu Gast ist Lisa Wedderhage, manchen von euch wahrscheinlich eher als Lisa Bull bekannt, aber stell dich doch einfach selber mal vor, warum man dich unter Umständen kennen könnte. Ja, guten Tag, ich bin Lisa. Man könnte mich kennen, weil ich habe eine Zeit lang bei den Raketenwohnen gearbeitet, bei Rocket Beans und war am Anfang mitverantwortlich für die TV-Sendung als Assistent der Aufnahmeleitung und am Schluss habe ich für den Online-Blog geschrieben und Videos gemacht. Mittlerweile arbeite ich bei eGames Media. Die machen auch ein paar Gaming-Seiten im Internet. Und ja, ich bin auf Twitter relativ aktiv und da könnte man mich erkennen unter dem Namen Lisa Wohl. Ja, cool. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, denn wie du uns eben schon erzählt hast, hast du heute ganz offiziell deine Bachelorarbeit eingereicht. Genau. Und ich bin ein bisschen stolz. Sehr glücklich. Ja, kannst du auch sein. Sehr, sehr stolz. Oh, hallo Tim. Hi. Ich bin auch noch da. Zu Recht. Und du hast uns auch schon gesagt, worüber du die geschrieben hast. Und das fanden wir so interessant, dass du es jetzt direkt nochmal erzählen darfst. Genau. Ich habe über intendierte Störungen in Computerspielen geschrieben. Also über Störungen auf audiovisueller Ebene. Also zum Beispiel Systemabstürze, hängender Ton, Bildfragmente, die sich durchs Bild ziehen. Also alles das, was man eigentlich nicht haben will und die dann absichtlich in ein Spiel eingebaut werden von den Entwicklern. Ja, und wer es nicht weiß, intendiert heißt absichtlich. Also, genau. Das klar ist an dieser Stelle. Ja, ich bin ja direkt an eines meiner Lieblingsspiele erinnert. Batman Arkham City. Wer es nicht kennt, der sollte vielleicht weghören, wer sich nicht spoilern lassen möchte. Aber da hat man ja zum Beispiel diese Szene, wo man das Intro ein weiteres Mal ungefähr nach 70% des Spiels sieht, aber ein bisschen anders. Das ist zum Beispiel so eine dieser Störungen, von denen du sprichst, oder? Weil das kommt ja so rüber, als wäre in dem Moment erstmal die Konsole abgestürzt. Genau. Über diese Art der Störung habe ich geschrieben. Also die Batman-Reihe war eins meiner Beispiele in der Arbeit. Das ist ja, wenn Scarecrow einen vergiftet, dann bekommt man ja quasi Wahnvorstellungen. Also Batman bekommt Wahnvorstellungen. Und das Schöne an dieser Störung ist, dass die eingebaut wurde, damit die Spieler in denselben Schuhen wie Batman stecken. Damit halt auch die Spieler ihren Sinn nicht mehr trauen können und Wahnvorstellungen bekommen. Das haben die Entwickler halt gemacht, indem sie diese Störungen eingebaut haben. Ja, genau. Und gibt es sonst noch prägnante Beispiele, also die du angeführt hast? Mein erstes Beispiel war zum Beispiel Fest von Phil Fish, das Spiel. Da spielt man halt den kleinen Gomez und der kleine Gomez bekommt ja dann im Laufe des Spiels den Festhut aufgesetzt und kann ja dann zwischen den einzelnen 3D-Ansichten wechseln. Und wenn man das erste Mal das ausprobiert, dann fängt halt an, das Programm zu stocken und das Bild fängt an zu hängen und auf einmal ist alles nur noch Störgeräusche und alles bricht zusammen. Und das System stürzt ab. Also man hat einen kompletten Systemabsturz, der da simuliert wird. Und das war halt mein erstes Beispiel, wo man halt Störungen als, wo Entwickler Störungen als Stilmittel benutzen. In diesem Fall bei Fest ist es zum Beispiel, weil der Entwickler halt so eine Art Mediennostalgie aufbauen wollte. Der wollte halt den Spieler in die Zeit zurückversetzen, wo Spiele noch in den Kinderschuhen steckten. Wo es halt komplett normal war, dass du Pixel-Grafik hattest, wo du 8-Bit-Musik hattest und wo halt auch dein System die ganze Zeit abgestürzt ist. Ich weiß nicht, bei mir war es halt ständig so, als ich noch kleiner war und gespielt habe, da irgendwie alle 5 Minuten ist quasi mein PC abgeschmiert. Und das war halt, ist halt auch genau der Grund, warum das da eingebaut wurde, damit halt an die gute alte Zeit erinnert wurde, wo halt alles noch ein bisschen instabiler war und alles in Pixeloptik war. Das ist halt der Grund, warum es bei Fest ist. Ja, wer ein Super Nintendo oder ein Sega Mega Drive hatte, der kennt bestimmt auch noch das ganz klassische Reinpusten in die Kassetten, damit es überhaupt wieder funktioniert hat. Denn ansonsten gab es auch immer kleinere Pixelfehler oder das Spiel hat erst gar nicht geladen. Wie kamst du denn überhaupt auf dieses Thema? Also was hat dich dazu bewogen, genau darüber zu schreiben? Ich gehe fast davon aus, das war bestimmt nicht das Einzige, worüber du dir Gedanken gemacht hast, was in deine Bachelorarbeit hätte reinkommen können. Genau, also ich studiere Kulturwissenschaften in Lüneburg und ich hatte ein Seminar, was so eine Einführung in die Game Studies war. Also wir hatten, wie soll man das erklären? Also wir hatten halt ein normales Seminar mit einem Dozenten und da ging es halt wirklich 24 Stunden nur um Videospiele. Wir haben halt erstmal erörtert, warum der Mensch überhaupt spielt, was es ausmacht zu spielen, was ist ein Spiel. Und dann sind wir halt zu den einzelnen Punkten von Computerspielen gekommen. Da ging es unter anderem wir hatten eine Sitzung, da ging es nur um die Narration von Spielen, also wie erzählen Spielen ihre Geschichten, was sind die Grundlagen vom Game Design, ich versuche mich gerade zu erinnern, das ist so lange her. Was haben wir denn noch besprochen? Was ist Ludologie zum Beispiel? Ludologie ist ja ein Forschungszweig, der sich allein mit dem Spielen beschäftigt, was ein Spiel ausmacht. Und da haben wir halt so quasi eine Grundübersicht über das große Thema Spiele bekommen und wie man das wissenschaftlich bearbeiten kann. Und ich habe mich dann halt in ein paar Bücher eingelesen und habe da einen sehr guten und sehr interessanten Artikel über Störungen gefunden. Und das hat mich so gut interessiert und so war so interessant, dass ich mich halt da weiter eingelesen habe. Okay, das hört sich doch sehr viel an für nur 24 Stunden, was ihr da macht an einem Tag. Ja, das war aber, also es war halt über mehrere Wochen verteilt. Wir hatten halt jede Woche anderthalb. Ah, okay. Ich dachte schon, also 24 am Stück durchgepowert, das ganze Thema. Dann habe ich mich, glaube ich, ein bisschen auch falsch ausgedrückt. Aber das Witzige war, wir hatten halt dieses Seminar, die theoretische Sitzung, wo wir halt Texte gelesen haben. Und wir hatten ein Tutorium, wo wir tatsächlich gespielt haben, wo wir uns in der Uni getroffen haben und am Abend zusammen Süßigkeiten gegessen haben und Counter-Strike zum Beispiel gespielt haben oder Call of Duty. Das ist ja geil. Das war sehr interessant. Ja, ist besser als mein Studiengang. Ich habe Mathe gemacht und auch Informatik nur theoretisch auf dem Papier. Da bin ich doch glatt neidisch. Ich gehe auch mal fast davon aus, dass du dann auch später mal, dass du in einem Jahr dann wahrscheinlich auch was mit Videospielen machen möchtest weiterhin, oder? Wenn ich groß bin. Genau, wenn du groß bist. also erstmal habe ich jetzt ja meinen Bachelor abgeschlossen und ich habe einen Masterplatz auch hier in Lüneburg zum Thema digitale Medien, wo ich mich dann auch weiter mit Spielen und Game Studies beschäftigen werde. Ah, okay. Was danach kommt, weiß ich noch nicht so genau. Also ich bin ja gerade schon ein bisschen in der Branche am Arbeiten, hier und da als Redakteurin, schreibe und schneide Videos. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, als Spieleforscher weiterzumachen. Ich war jetzt 2 Wochen in Utrecht und habe auf einer Summer School und das war quasi ein Zusammentreffen von ganz vielen Leuten, die sich auf wissenschaftlicher Ebene mit Spielen beschäftigen. Und es war einfach mal interessant zu sehen, wie viele Forschungszweige man mit Computerspielen füllen kann. Wir hatten Psychologen da, Soziologen, alles Mögliche und die haben sich alle mit Computerspielen beschäftigt. Das hört sich aber echt cool an. Ich wusste gar nicht, dass man sowas tatsächlich studieren oder auch dann später mal beruflich machen kann, so Spieleforschung. Kannst du uns da irgendwie ein ganz kleines, kurzes Beispiel mal geben, was man, also irgendeinen interessanten Aspekt davon, was man dann im Speziellen macht? Zum Beispiel, was würde man da in der Psychologie machen, was Videospiele angeht? Also der Einfluss eventuell, oder? Also ich kann ja von einer Forscherin erzählen, was sie gerade macht. Die hat nämlich einen Vortrag gehalten und die hat eine qualitative Forschung über Liebesbeziehungen in World of Warcraft gemacht. Ja, also okay. Qualitativ. Das stimmt, das war auch ein sehr guter Vortrag. Die qualitativ bedeutet, dass du halt, dass du halt wenige Beispiele hast, aber dafür sehr intensiv dich mit diesen wenigen Beispielen auseinandersetzt. Dass du zum Beispiel mit Leuten Interviews führst und dass du halt als Beobachter in eine Szene reingehst und das beobachtest. Also qualitativ ist das Gegenteil zu quantitativ, wo du zum Beispiel mit Fragebögen arbeitest und viele Leute befragst und viele Leute möglichst nach demselben Schema befragst. Du gehst du bei qualitativ halt so ran, dass du halt dir nur ein paar raussuchst und dann versuchst, in die Tiefe zu gehen. Und sie Das hat ist halt. das. Oh, Entschuldigung. Nee, Nee, Entschuldigung, sag weiter. ruhig. ja, und sie hat halt einen World of Warcraft-Charakter erstellt und hat sich einer Gilde angeschlossen und hat versucht rauszufinden, wie Liebesbeziehungen innerhalb des Spieles entstehen und Ja. wie man die erforschen kann und wie sich soziale Bindungen innerhalb des Spieles ergeben. Das ist sehr lustig, denn da habe ich tatsächlich eine ganz kleine Anekdote zu, also Anekdotenzeit. Und zwar eine gute Freundin von mir, die Tina, hallo Tina, die hat tatsächlich anfangs, als World of Warcraft anfing, Entschuldigung, also vor 10 Jahren ungefähr, tatsächlich ihren zukünftigen Ehemann dort kennengelernt. Die haben sich sehr gut verstanden. Lustigerweise hatte sie auch einen männlichen Charakter gespielt, deswegen kam er zu der Zeit gar nicht auf die Idee, dass sie eine Frau sein könnte. Und als es dann irgendwann klar wurde, haben die sich immer besser verstanden, sind Freunde geworden, pipapo. Und ja, vor einem Monat haben sie geheiratet. Aber ja, Cool. also. Das ist ja eigentlich so das Gegenteil von der normalen WoW-Geschichte, Ja, ein bisschen wo schon. ein Typ dann eine Frau kennenlernt und sich rausstellt, dass dahinter eigentlich ein Typ steckt. So, Ja, eigentlich genau umgekehrt jetzt. Aber genau, schön. genau. Nee, es ist Absolut. wirklich sehr lustig, besonders weil er halt auch zu der Zeit damals dachte, dass sie halt auch wirklich ein Typ wäre und ihn verarschen würde. Also, das ist, ja, das ist eine sehr, sehr tiefgründige, sehr lustige Geschichte, aber vielleicht irgendwann ein anderes Mal. Ja, cool, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, hört sich sehr interessant an. Ich merke schon, ich habe mit Informatik komplett daneben gehauen. Dafür hast du was studiert, was Brot, wo du gut verdienst und was Brot bringt. Irgendwann mal. Ja, Irgendwann irgendwann mal. Blöd nur, dass ich mittlerweile was anderes mache, aber ja, es ist mal. also. In einem Paralleluniversum bist du sehr erfolgreich, Julian. Ja, wahrscheinlich. Im Paralleluniversum bin ich wahrscheinlich erfolgreicher als Bill Gates. Unbedingt. Wahrscheinlich. Julian, reich mir doch mal die Moderationskarten. Nein, ab heute nur noch ich. Nein, Tim, hier, viel Spaß. Ich Danke sehr. trinke mal was. Ja, du musst dich jetzt auch moralisch darauf vorbereiten, weil euch beiden möchte ich jetzt bitte in ein Ratespiel schicken, nämlich Omas Ratespiel. Hallo Oma. Genau, Oma hat sich wieder was ausgedacht für euch. Eine schwierige Aufgabe, hoffe ich. Werden wir sehen, ob die für euch schwierig ist. Lisa, du bist auf jeden Fall sehr bewandert im Gaming-Bereich. Das haben wir eben gehört. Ich meine, bei Rocket Beans gearbeitet, jetzt immer noch als Redakteurin unterwegs und natürlich krasse Gaming-Themen als Bachelorarbeit. Was böte sich da besser an, als dich in das Ratespiel gegen den Julian zu schicken? Oh, hoffentlich habe ich die Erwartung nicht zu hoch gehängt. Im Ratespiel bin ich nämlich gar nicht gut. Ja, Ich auch nicht, von daher passt das schon. gut, Ich das habe auch gleicht immer sich bei dann schon Bass wieder aus. verloren. Jedes Mal. Eben gab es ja schon eine Verwechslung mit Bass und Bass. Jetzt meinst du schon das Quizspiel Bass. Jetzt meine ich schon das Quizspiel Bass. Aber du spielst auch Das das war eine sehr Instrument lustige Bass. Verwechslung, genau. Und der Tim Ja. dachte, das Spiel war gemeint und nicht das Instrument. Und dann haben wir alle so ein bisschen gezweifelt, ob der Tim wirklich schon 25 Jahre alt ist. Nein, das Ding ist, ich habe es für einen Bruchteil einer Sekunde gedacht und kam dann sofort, ach so, wegen des Bildes, weil Lisa hat im Skype ein sehr cooles Bassbild. Und dann habe ich gedacht, machst du doch mal einen Gag, den natürlich wieder niemand verstanden hat. Deswegen überlasse ich die schlechten Witze lieber Kollege Julian und fange jetzt an mit Omas Ratespiel. Ihr kriegt jetzt die erste Aufgabe zu hören. Und zwar wird Oma, die hat nämlich, da habe ich ein paar Trailer gezeigt, zu Spielen natürlich. Und sie hat mir beschrieben oder beschreibt euch gleich, was sie denn dort sieht. Und ihr müsst anhand ihrer Beschreibung, die ja nicht unbedingt super Gaming-professionell sind, müsst ihr erraten, was sie sich denn da angesehen hat. Omas Ratespiel. Ach, all die gestrickten Tiere hier. Das sieht ja gut aus. Mann, Little Big Planet? gestrickte Bälle, Bleistifte und was ist das alles hier? Wie Ach Gott, und die heißt das Spiel? kleinen Terraform oder? Fische hier, das ist ja goldig. Und der Was? kleine Mann, der springt, der gestrickte überall rauf. Ach du Was? liebe Zeit. Bis Oma. Auf die Strickjacken. Terra, wie heißt das Dorf? Das ist ja niedlich, Mensch. Ja. Das ist korrekt. Und nun geht es noch weiter. Yoshi Ulian. Kirby's Garn Ding. Nee, es ist auch nicht Kirby's Epic Yarn. Julian hat recht, es ist Yoshi's Woolly World. Okay, der war gut. Der war schwer zu erraten. Ich habe erst an Kirby gedacht, ich mir, das doofe Yoshi-Spiel ist ja neu. Mach mir doch gleich und was. Schwer, und schwer, aber deine Oma war schwer, oder die Oma, deine Oma, war schwer begeistert. Das war ein bisschen niedlich. Ja, sie lässt sich auch für Spiele sehr begeistern. Ja. Sehr gut. Die Sonne geht auf und nun sind wir im Gebirge. Nein. Far Cry 4. Das reicht noch nicht. Auf dem Wasser sind wir. Mit einem Floß. Ist nicht Far Cry 4? Und es wird dunkel, der Mond kommt. Jetzt ist es wieder hell. Ach, und jetzt sind wir in einem Land. Ich weiß auch nicht. Zwischen Gras und... Ach ja, ich habe aber den Namen nicht im Kopf. Was sind das Tiere? Oder ist es das neue PlayStation 4 Spiel? Und der... und ein kleines Mädchen. Möchtest du schon den Namen wissen? Ja, aber ist es das? Ist es das, was ich meine? Ich meine, dann hat sie ja auch und eine Chance da, zu warten. Ja, jetzt fängt es an zu blitzen. Nee, ach, wie heißt das doofe Spiel, wo ich erst dachte, das wäre ein abgeändertes Last Guardian Gedöns. Ach, und was sind wir in das ist es aber, oder? Was wohl ganz verwirrt. Sicher? Ja, Mist, dann höre ich noch mal weiter. Und nee, nur einmal. Jetzt haben sie einen Schatz aus dem See gefischt. Ich meinte weiter, ich war nicht ganz durch. Schnell, jetzt wollen sie gucken. Ich habe keine Ahnung. Was das ist. Skyward Sword. Wind Waker. The Legend of Zelda, The Wind Waker. Wind Waker HD, genau, für die Wii U. Was ist denn? Für den Erstzähler. Ja, aber es ist ja die Edition, ne? Also von der Eier. Aber nicht schlecht, Kollege Julian. Das war ja, ich bin auch wirklich beeindruckt, dass du das hinkriegst. Also... Ach komm, das Respekt, ist hier, mein Freund. Okay. Ich sollte mehr als Trailer gucken, glaube ich. Nummer 3 kommt jetzt. Oh, du liebe Zeit, der fährt in die Luft, fliegt durch die Luft. Junge, Berg rauf die Bäume und wieder runter auf die Steine, wieder auf die Bäume. Wieder runter, Junge. Jetzt ist er unten und schon wieder überschlägt er sich. Und jetzt fährt er wieder im Wasser, kommt übers Wasser weg. Und jetzt nochmal ein Überschlag bis auf dem Haus oben. Bis in die Kisten und Bäume und auf die Hochhäuser fliegt er sogar. Das ist wohl ein Superman. Trials Fusion? Julian, Mensch, du bist aber nicht nett zu unserem Gast. Ja, jetzt fühle ich mich auch. Habe ich ja gar keine Chance. Jetzt gar nicht so. Okay. Bei der 4 lasse ich mir mehr Zeit, versprochen. Ein ganz schön Wohnviertel. Da werden sogar die Büsche beregnet, weil es so trocken ist. Auch die Sonnenblume lässt sich sehen. Oben auf dem Balkon. Und ein Kaktus, der reden kann. Der hat sogar Stacheln oben auf dem Kopf. Und da sitzt ein Gartenzwerg so ganz einsam und verlassen im Garten. Und oben über geht alles in die Luft. Ach, du liebe Zeit, laufen sie alle schnell weg. Der schießt da, ein ganz böser Mensch schießt alle um. Alle liegen sie da. Das ist ja ein trauriges Ende hier. Das war doch alles so schön in dieser Stadt. Die Sonnenblume ist schon ganz durcheinander, die zittert schon. Und Plants vs. Zombies? Wow. Ja! ich hätte es wirklich nicht gewusst. Ich war bei Flower, dieses doofe Six-Axis-Spiel. Also ich hätte gedacht, das wäre als sie die Kakteen angesprochen hat, da war ich so, okay, das muss Plants vs. Zombies sein. Sehr gut. Nice. Kannst du auch sagen, welcher Teil es ist? Es gibt doch nur einen, oder? Garden Warfare? Genau, Garden Warfare ist es, genau. Ja. Nee, es gibt ja das auch Plants vs. Zombies. Das war für ich gerade nicht Mobile, gemeint. Ja, stimmt, das habe ich ganz verdrängt. Achso, ich dachte, wir reden vom richtigen Spiel. Wow, Julian. 300 Hörer weniger. Der nee, Casual Diss der Woche. Hey, ich bin ehrlich, ich habe den zweiten Teil mochte ich nicht fürs Handy, aber den ersten habe ich auch bis zum Erbrechen gespielt. Genau, der ist fantastisch. Ich habe es auf dem Handy tatsächlich gar nicht gespielt. Ich habe erst Garden Warfare gespielt. Nee, aber auch die iPhone oder generell die mobile Version ist sehr, sehr, sehr gut. Also der zweite Teil ist halt Free-to-Play und deshalb so ein bisschen kaputt gemacht, aber der erste ist echt super. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich davon süchtig werde. Das ist, glaube ich, so der Grund, warum ich gar nicht erst anfangen möchte. Aber ich glaube, das kann gut passieren, wenn ich das anfange. Ja, gerade bei solchen Spielen, wir werden immer 5 Minuten auf dem Klo, gerne mal eine Stunde. Ja, und dann schlafen einem die Beine ein, wenn man so. Ja, und dann riecht es auch so unangenehm, man merkt das alles gar nicht. Man möchte einfach nur raus, aber man kann nicht. Genau. Man versucht es einfach die ganze Zeit, aber man muss einfach noch diese Zombie-Welle überleben. Ja. Genau so ist das. Okay. Ach, wieder ein gestrickter kleiner Junge. Der freut sich, springt immer herum mit seinem Spielzeug, die ganzen Kisten. Ach, guck mal, er ist ja niedlich. Ist ja so begeistert, dieser kleine Junge. Und nun kommt sein ganzes Spielzeug von oben runter. Alles auf ihn. Oh, jetzt ist er auch schon platt gefallen. Lebt er noch? Aber er ist am Leben. Flink rein und jetzt zieht er sein Haus hoch. Weg, sagt er, von diesen bösen Buben da. Die machen ja nur Böses mit ihm. Das ist noch eine Kuh und zwei kleine Gestrickte. Ach, das ist ja niedlich hier. Die wollen auch noch mit. Ach, nun ist der verbrannt, der eine. Und der andere kriegt ein Holzhaus und auch noch ein Mädchen. Das ist ja ein Durcheinander hier. Beides verbrannt. Aber nun sind die beiden sich einig mit all den Herzen. Okay. Manhunt. Das ist ja niedlich hier. Die sitzt, jetzt sitzen sie alle oben auf, wollen sich wieder vertragen, aber nein, leider ist alles kaputt. Das ist ja ein Fall bei Krimi. Okay. Toy Story, das Spiel? Keine Ahnung. Ja, gib uns mal einen Tipp, Tim. Also nur einen Tipp geben, weil ich bin gerade, ich habe gerade gar keine Ahnung. Außer eigentlich ist es so mit das Leichteste heute, würde ich sagen. Wahrscheinlich deshalb. Wahrscheinlich ist es zu leicht. Bester Tipp überhaupt. Ja, eigentlich ist es das Leichteste. Ich hoffe, ja, das Ding ist, ich glaube, das ist so leicht, dass wenn ich einen Tipp gebe, dass ich sofort wisst. Du sollst auch einen Tipp geben, du sollst nicht das verraten. Ihr habt es heute schon genannt. Oh, nee, ist es wirklich Kirby's Epic Yarn? Nein. Oh. Lisa, deine Chance. Ich komme nicht drauf. Soll ich jetzt einfach alle durchraten, die wir schon hatten? Das ist ja auch doof. Ja, okay. Einer ist verbrannt. Gestrickt. Little Big Planet. Ah! Wow! Siehst du, ich sag doch, das ist vielleicht. Wow. Okay, ja, nee, klar, aber nee, aber ich kann das verbrennen, Leute? Ich glaube, ich habe das Spiel immer falsch gespielt. Ich glaube auch immer, das hört sich auf einmal richtig spaßig an. Lisa, du hast dich sehr gut geschlagen, du hast jetzt noch einen Punkt geholt. Es war also sehr knapp 3-2. Damit schwach angefangen, aber stark nachgeholt. Auf jeden Fall. Ich war quasi auf den Fersen. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch die schwerste Aufgabe gelöst. Das Garden Warfare fand ich jetzt ehrlich gesagt am schwierigsten. Okay, Zelda war auch wirklich schwer. Aber Zelda war wirklich schwer, das stimmt. Hey, listen! Ja, aber Garden Warfare, wie gesagt, hätte ich auch nicht so schnell erraten können. Also ich wäre wahrscheinlich dann erst gegen Ende so, ach so, Pflanzen, na! Kaktus, kenne ich! Ja, Leute, war mir ein Vergnügen. Moment, was habe ich gewonnen? Du hast Ruhm und Ehre gewonnen, wie immer. Die hat er verdient, auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich habe gut verloren und ehrenvoll verloren, deswegen bin ich damit voll im Reinen, dass der Julian besser war als ich. Grüße an die Oma. Sehr süß. Definitiv. Richtig aus, ja. Gut, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen lieben Dank, Lisa. Kein Problem. Dann gerne, mach's gerne. Gut. Feier noch ein bisschen deine abgegebene Bachelorarbeit. Genau, werde ich machen. Und wenn die bestanden ist, dann fahre ich gleich doppelt so hart. Genau, auf jeden Fall. Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Verabschiedung. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Und woran wolltest du mich erinnern? Ich wollte dich daran erinnern, dass du die PlayStation 4-Version von Diablo 3 Ultimate Evil Special 300 Britney Edition verlosen wolltest. Und dementsprechend habe ich jetzt hier und jetzt live und in Farbe, also während wir aufnehmen live, nicht während ihr das hört, random.org anvisiert und habe jetzt hier die Zahlen eingegeben von den ganzen Teilnehmern, die mitgemacht haben, und generiere hieraus jetzt das Resultat. Und ich teile mit, welche denn in der Liste, welche Nummer, welche Person das ist, wer der glückliche oder die glückliche Gewinnerin, Gewinner ist. Generiere jetzt. Und es ist die Nummer 2. 2? Ja. Okay, muss ich kurz gucken? Tim Hielscher! Den Gag hattest du schon letztes Mal gebracht. Der geht nicht mehr. Ja. So. Christian Görnd! Nee, der hat das Spiel schon. Er hat gesagt, nee, diesmal brauche ich da nichts abstauben bei euch. Ah, okay. Der Gewinner ist Richard R. Nee, Richard G. So, Richard G. heißt er. Richard jetzt, G. Das glaubt G-Punkt. Jetzt kein Schwein, das ist so. Und der Gewinner ist Tim B. Tim B., du hast gewonnen. Nein, okay. So, kein G-Punkt-Witz von dir. Naja, jedenfalls, Richard G. hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wir schicken dir das Spiel zu. Vielen Dank nochmal an Blizzard. Und viel Spaß bei dem fantastischen Diablo 3. Ich möchte an dieser Stelle kurz anmerken, dass der Tim mich erst vor dem Podcast daran erinnert hat, dass ich bitte heute nicht zu krasse Witze mache, da er sonst zu viel schneiden müsste. Deswegen habe ich gerade keinen G-Punkt-Witz gemacht. Ja, was ich manchmal rausschneiden muss, das kannst du auch niemandem. Nee. Nicht mal die WhatsApp-Sprachnachrichten von Kumpel Max sind so krass wie das, was du manchmal hier vom Stapel lässt. So, das ist doch ein guter Abschluss jetzt. Tschüss! Ja, mir hat Spaß gemacht. Mir Julian? Nicht. Dir nicht? Nein. Ja, dann fick dich weg. So. Ist mal von mir sowas. Schön, schön. Wir wünschen euch. Ja. Halt die Fresse. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, je nachdem, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Und bis zum nächsten Mal. Denkt dran, ihr könnt uns mal. Nein. Einschalten! Ihr könnt uns auch. Ja, genau. Ihr könnt uns auch Kritik üben, ihr könnt uns Tipps geben, was können wir besser machen, was können wir schlechter machen. post.gamerscore@gmail.com. Das ist die Adresse, schreibt uns, wir freuen uns und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, dann sind wir froh. Tschüss! Das war, ach so, TV Total, ne? Oh, war das TV Total? Ich hoffe, das hört jetzt Stefan Raab nicht. Nee. Lustige Anekdote, die wahrscheinlich kein Schwein interessiert, und ich bin ehrlich gesagt, das ist auch nicht so. Aber der ist hier die Tage, einen Ort weiter wohnt er jetzt. Ich finde das sehr lustig. Oh, darfst du das sagen? Kein Plan. Weil er ist doch da total. Wir haben unser Lokalbereich drüber berichtet, als wäre das so. Wäre das so die Mega-News. Er ist halt hier. Weil das ist das Ding. Er kann so super gut austeilen, aber nicht einstecken. Weißt du, alles über seine Familie und so ist alles so unter Verschluss und geht da gleich mit Anwälten vor, aber über jeden macht er sich unter der Gürtellinie lustig. Ist doch mega clever, oder? Ich meine, er ist clever genug, dass er so kann. Ich meine, wenn die Leute alle so doof sind und ihr Privatleben nach außen kehren wollen, sich drüber lustig machen. Nur weil ich schlau genug bin, mein Privatleben nicht an die große Glocke zu hängen, muss ich ja nicht irgendwie mir auf den Daumen beißen. Naja, auf jeden ein bisschen Fall feige ist das schon. Ist er einen Ort weiter hier gezogen. Und ich habe mir tatsächlich, glaube ich, auch seine Villa gesehen. Und Elton hat Halo kaputt gemacht. Halo 3, glaube ich. Er hat irgend so einen Soldaten gesprochen, das war so super dumm. Ja, ich weiß. Ich habe es auch mal ganz, ganz im Hinterkopf irgendwo. Zumal die Synchro in Halo immer schlimmer. Jetzt aber wirklich sagen, tschüss. Ich hätte voll gern die Halo Master Chief Collection. Tschüss. Tschüss. We'll be right back. Und noch nicht? Oder hast du schon beendet? Nein, hast du schon beendet? Okay, nee, noch nicht. Auf drei. Eins, zwei, drei.